4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Die Frau mit der Harfe. No word can save my fear. No sound can sing my grief and there's no measurable my rage. I'm so tired, I'm walking dead. Not even truth for mercy is safe. And where I feel each string escape because I carry came too deep. It became too deep, too deep. And though I'm parading emotes, if I track him down and traces it all leading up to me. I'm choosing this so much. die Frau mit der Harfe. Dass man einem fremden Menschen innerhalb einer knapp 2 Millionen Einwohner zählenden Stadt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen an jeweils völlig unterschiedlichen Orten begegnet, ist vermutlich schon ein merkwürdiger Zufall. Gestern noch saß die Dame im fortgeschrittenen Alter auf einem schlichten Holzschemel in einer der zahlreichen engen Gassen rund um den Stephansdom und spielte auf ihrer Harfe. Ganz in der Nähe war das Klappern von Pferdehufen vernehmbar. Offenbar zog eine der zahlreichen Fiaker, so heißen hier die Kutschen mitsamt Gespann und Kutscher, gerade ihre Runden. Kein preiswertes Vergnügen übrigens. So eine Kutschfahrt kostet für den interessierten Besucher dieser Stadt zwischen 50 und 80 Euro und währt im Höchstfall 40 Minuten. Dieser leise Klang der Harfe, egal wo er ertönt, er lädt schon zum Verweilen ein und sei es auch nur kurz. Was aber tun, wenn die Begleitung bereits an der nächsten Ecke zu verschwinden droht? Inmitten dieses Menschengewühls aus Wienerinnen, Wienern und zahlreichen Touristen aus aller Herren Länder. Kurz mit dem Fuß stampfen und dann ebenfalls weitergehen, eine andere Lösung gibt es vermutlich nicht. Die Meinungen über Straßenmusiker gehen ja im Allgemeinen doch ziemlich weit auseinander. Einige glauben, bei denen hätte es für die kleine oder große Bühne nicht gereicht. Da seien sie eben auf der Straße gelandet, wo sie jetzt Lieder von den Beatles, von Bob Dylan oder den Scorpions spielen. Wind of Change, das kann doch jeder. Andere vermuten hinter jedem Straßenmusiker gleich ein ganzes Bündel an gewaltigen persönlichen Schicksalsschlägen. Den haben Winkel Advokaten um Haus und Hof gebracht. Dem ist die Frau weggelaufen. Manch eine sich betrinkt, weil ihr das Leben nicht gelingt. Und so weiter. Wieder andere bleiben womöglich einfach nur versonnen stehen, hören zu und denken nichts. Oder aber sie möchten gerne stehen bleiben, können das aber nicht, weil ihre Begleitung, jetzt ist sie hinter einer Gruppe von Japanern vollends verschwunden. Es gilt, ihr nachzueilen. Auf! Mit der Harfe. Der Musikclub Flex befindet sich am nordöstlichen Rand des sogenannten ersten Bezirks, der Innenstadt also, in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station Schottenring. Er liegt am Ufer des Donaukanals, das erreicht man hier unmittelbar vor der Brücke, die hinüber zum zweiten Stadtbezirk führt, über eine abwärts führende Treppe. Dann rechts, 100 Meter vielleicht. Der Club liegt in einem stillgelegten U-Bahn-Schacht. Draußen stehen Bänke und einige Tische. Ein Flex-Café gibt es auch, alles mit Blick auf den Donaukanal. Hausbesetzer haben den Laden damals ins Leben gerufen. Fast 25 Jahre auf den Tag genau ist das her. Das Flex kennt wirklich jeder hier in der Stadt. Bedauerlicherweise steht ein Insolvenzverfahren im Raum. So melden es gleich mehrere Zeitungen. Zahlreiche Rechnungen, so heißt es, seien aufgelaufen. Der Laden sei zahlungsunfähig. Ein Fall für die Anwälte also, die hier in der Stadt mehrheitlich, so zumindest scheint es, einzeln residieren und sich eben nicht mit gleich mehreren Kanzleien in einem Haus niederlassen, wie es hierzulande häufig der Fall ist. In den Eingangsbereichen mondäner Altbauten entdeckt der aufmerksame Beobachter so des Öfteren ein und wirklich nur ein glänzendes Messingschild mit der Aufschrift etwa der Marke Dr. Gürtler, Rechtsanwalt. Oder aber Dr. Walter Panzer, Rechtsanwalt. Wer gelegentlich das Bedürfnis nach einer komplett neuen Identität verspürt, hier ließe sich ein Anfang machen. Indem man sich etwa unmittelbar seitlich des entsprechenden Messingschilds platziert, die Brillengläser möglichst weit nach vorn in Richtung der Nasenspitze schiebt, so als habe man gerade eben noch Akteneinsicht genossen, und sich von einer zufällig anwesenden Begleitung akkurat ablichten lässt. Kein Selfie. Das bin ich, Dr. Walter Panzer, vor dem Haus meiner Kanzlei in der Praterstraße, Leopoldstadt. Zweiter Bezirk. Auf der Bühne des Flex steht an diesem Abend übrigens auch eine Band aus Berlin, die Charity Children. Die beiden Köpfe der Gruppe sind nach allem, was zu hören ist, ehemalige Straßenmusiker, Neuseeländer, irgendwann einmal hängen geblieben in Berlin. Oh, I have a Die Praterstraße, ein wenig weiter hoch Richtung Praterstern, vorbei am Nestroyplatz, benannt nach dem großen österreichischen Dichter Johann Nepomuk Nestroy, 1801 bis 1862. Ein bisweilen boshaft, ätzender Spötter vor dem Herrn, ein Verächter der Spießer. Die Buchhandlung unmittelbar am Platz hat immerhin drei seiner Werke vorrätig, darunter auch Der Talisman. Zweiter Akt, 15. Szene. Frau von Zypressenburg und Emma treten zur Mitte ein. Frau von Zypressenburg? Ich muss sagen, ich finde das sehr eigenmächtig, in meiner Abwesenheit Domestiken aufzunehmen. Emma, seien Sie nicht böse darüber, liebe Mutter. Sie hat ja einen Jäger aufgenommen. Und das war schon lang mein Wunsch, dass wir einen Jäger haben. Frau von Zypressenburg? Wozu brauchen Damen einen Jäger? Der Praterstraße nun weiter folgen. Ein Eckhaus auf der rechten Seite. Haus Nummer 70. Hier befindet sich Super Sense. Ein Mix aus Café, Musikalienhandlung und Fotofachgeschäft. Ein analoger Delikatessenladen, so umschreiben die Betreiber gerne, was sich da abseits von Kuchen und Kaffee an Alt- und Uraltgeräten auf diversen Tischen, Regalen und in Vitrinen entdecken lässt. Historische Kameras etwa, deren vorhandene Stückzahl europaweit bei nur noch 6 bis 12 Exemplaren liegt, wie ein junger Kerl namens Gregor immer wieder geradezu beschwörend betont. Im hinteren Teil des schlauchartigen Raums, vorne befindet sich das Café, steht eine Jugendstil-Fahrstuhlkabine, ähnlich groß wie eine Telefonzelle, umgebaut zu einem Tonstudio. Man betritt die Kabine, wirft eine Münze ein, drückt einen Aufnahmeknopf, singt dann beispielsweise, was einem gerade so einfällt, 90 Sekunden lang, bis das rote Licht einer kleinen Lampe erlischt und zieht aus einem Schlitz innerhalb des Aufzugs kurze Zeit später das frisch gepresste Vinyl, welches eine natürlich uralte Schallplattenschneide und eine Pressmaschine blitzschnell gefertigt haben. Auf dem Regal an einer der Seitenwände steht ein Plattenspieler, der über einen sogenannten Converter mit einem TV-Gerät verbunden ist. Mit dessen Hilfe lässt sich ein auf Vinyl gebranntes Video im TV-Gerät abspielen. Diese Erfindung haben die Betreiber eigenen Angaben zufolge weltweit exklusiv. Aktuell suchen sie Sponsoren, um mit eben diesem Converter, eine arg komplizierte Konstruktion übrigens, in Serienproduktion gehen zu können. Auf einem Sofa räkelt sich gerade die Sängerin Mirelle Wagner aus Finnland. Gleich wird sie einige Songs spielen. Ihr Auftritt wurde bis zuletzt geheim gehalten. Publikum? Fehlanzeige. Später wird sie den Super Sense Laden mit einem Vinyl verlassen, auf der einen Seite davon dann ihre hier vor Ort aufgenommene Musik, auf der anderen Seite des Vinyls der optische Mitschnitt ihrer Session, den sie freilich im Moment noch nirgendwo sonst anschauen kann. Mit solchen Aufnahmen hochwertiger Künstler wollen wir Interesse erzeugen und womöglich Sponsoren gewinnen, sagt Gregor. Einer seiner Kollegen zieht sich nun zurück in die Werkstatt und verabschiedet sich. Er ist der Erfinder dieser Vinyl-Video-Converter-TV-Konstruktion. 7 Jahre lang hat er gebastelt und geforscht. Ein Dr. Frankenstein im besten Sinne, wenn man so will. Sein Name Diamant. Martin Diamant. Supersense.com. Praterstraße 70, Wien 2. Flesh and blood and bone came into me and out of me, forsaken every law. Oh. Gerade von der slowenischen Band Klezmar, davor die bereits angesprochene Mirel Wagner, die Frau mit der Harfe. Vor dem Grand Hotel steht ein großer Bus mit unübersehbarem kreisrunden Emblem, lilafarbig. Das ist der Mannschaftsbus der Austria aus Wien. Just in diesem Moment verlassen die Spieler das Hotel und schicken sich an, den Bus zu besteigen. Man ist zweifellos gut beraten, sich kurzzeitig dazuzustellen und ablichten zu lassen, sofern natürlich eine anwesende Begleitung bereit ist, auf den Auslöser zu drücken. Ist sie in diesem Falle leider nicht. Eben noch wolltest du Dr. Gürtler sein, dann Dr. Walter Panzer. Jetzt willst du den Eindruck erwecken, du gehörtest zum Kreis der Austria aus Wien. Du solltest dich langsam entscheiden, was du eigentlich willst. Nun gut, das leuchtet ein. Ein paar Meter weiter befindet sich einer der gar nicht einmal so raren CD- und Schallplattenläden hier im ersten Bezirk. Innenstadt also. Freilich einer, der wie all die anderen bisher erblickten auch ausschließlich klassische Musik führt. Mozart, Händel, Beethoven. Ein kurzes Gespräch mit dem Inhaber über den hier beim Personal bislang nicht bekannten Hornisten Felix Klieser, der ohne Arme geboren sein Instrument mit den Füßen spielt und soeben den Echo-Klassikpreis in der Kategorie Nachwuchskünstler des Jahres einheimsen durfte. Gibt es hier eigentlich auch Indie-Rock-Schallplattenläden? Die Frage liegt auf der Zunge, scheint aber wenig angebracht, also unterbleibt sie. Ganz in der Nähe, am Karlsplatz Nummer 5, liegt der Live-Club Brut. Den Karlsplatz zu finden, das ist leicht. Auch das stattliche Gebäude mit der 5 an der Wand, es ist nicht zu übersehen. Aber wo zum Teufel ist das Brut? Es dauert, bis man bemerkt, es ist weiter hinten. Ein Nebenbau, unauffällig, irgendwann vermutlich zusätzlich angebaut, so eine Art Hausnummer 5b. Viele Liveclubs der Stadt sind ungemein gut versteckt. Etwa auch das Elysium in der schönen Laternengasse 5, gar nicht weit entfernt vom Stephansdom. Zur Straße hin ist da nichts weiter als ein Eisentor, dazu ein kleines Schild, Elysium. Innen drin sieht das anders aus. Ein wahres Labyrinth an gewölbeartigen Räumen tut sich da auf. Zahllose Treppenstufen führen hinunter in immer neue Gewölbe. Am Ende wähnt man sich etwa 20 Meter unter der Erde und kann einen Raum betreten, hinter dessen Theke drei Rumänen auf einer Bühne stehen. Pixels nennt sich die fünfköpfige Band, die freilich zwei ihrer Musiker zu Hause gelassen hat und entsprechend im Trio agiert. Leicht transzendenter Folk, wer will, mag an die US-Band Espas denken. Nicht schlecht. Das ausliegende Album allerdings will musikalisch so gar nicht zur Live-Show passen, wie sich Tage später erst zeigen wird. Schmockrock mit Hip-Hop-Scratching. Hier vor Ort gibt es freundlichen Beifall der etwa 16 anwesenden Gäste, die nun weiterziehen, ein Gewölbe weiter, um den Österreicher Future Art zu beobachten. Begangen. Doch willst du meine Frau? ein. Siehst du die Tür? Komm in mein Auto, steig in mein Auto. Ha, ha. Musik gerade von der österreichischen Band Bilderbuch, davor ebenfalls aus Österreich, One-Man-Band Future Art. Die Hofburg, die Oper, das Burgtheater, der Stephansdom, der Prater, das Schnitzel. In den Restaurants rund um die Kärntner Straße liegt es bei locker 16 Euro. Weiter südlich, am Wiedner Gürtel, kostet es gerade mal die Hälfte und schmeckt doppelt so gut. Schloss Schönbrunn und der benachbarte Tiergarten. Derzeitig gibt es offenkundig Probleme mit der Unterbringung einiger Giraffen dort. Vermutlich werden sie wohl in Räumlichkeiten der benachbarten Maria-Theresia-Kaserne ziehen. Die Zustände beim österreichischen Heer beherrschen die Schlagzeilen. Es scheint ähnlich wie hier. Flugzeuge, die nicht fliegen, Panzer, die nicht rollen. Kasernen für Giraffen. Das Hundertwasserhaus, das Parlament, der Belvedere-Garten, Plätze, Statuen, Denkmäler, Indie-Rock. Ja, den gibt es auch. Die Macher des Vienna Waves Festivals haben es allerdings nicht leicht, sich hier im öffentlichen Raum vernehmbar zu machen. Aber sie leisten einen guten Job, gehen mit ihrer gerade beendeten 5 Tage währenden Veranstaltung nun bereits ins 4. Jahr und belegen mit weit über 100 Bands rund 12 Bühnen allesamt fußläufig zueinander. Ein besonderer Anspruch des Festivals liegt in der Vernetzung mit einer ganzen Reihe von Ländern aus Osteuropa. Etwa Rumänien, Kroatien, Estland, Litauen und Serbien. Nicht zu vergessen Slowenien und die Slowakei, in deren Hauptstadt Bratislava, gerade einmal rund 50 Kilometer entfernt, 3 Tage lang ein Parallelfestival, Waves Bratislava eben, durchgeführt wird. Natürlich auch Deutsche, Niederländer, Belgier und Briten auf der Bühne. Zu den vorab beworbenen Highlights zählt etwa der Brite Alexis Taylor. Bekannt geworden durch Hot Chip. Er spielt seine eher betulichen Singer-Songwriter-Pop-Balladen im Flex. Die Frau mit der Harfe. Aufregender gestaltet sich der Auftritt einer serbischen Band namens Repetitor im Spannungsfeld zwischen Hardcore-Punk-Noise-Rock. Die kleine Bassistin, der schlachsige Kerl an der Gitarre, der langhaarige Drummer, der seine Sticks wie von Sinnen über Toms, Snare und Becken rasen lässt, Wut, Ohnmacht, Irritation, Aufbegehren, all das bündelt sich in der Musik des Trios. Bei näherem Hinsehen wird überdies klar, der Drummer ist in Wahrheit eine Drummerin, eine recht hübsche zudem. Nach dem Konzert fallen die Musiker dem anwesenden Briten John Robb in die Arme, mit dem sie bereits einmal gespielt haben. John hat mit seinen Bands The Membranes und Goldblade seit den 80er Jahren wunderbar knarzige musikalische Spuren hinterlassen. Er ist 53 Jahre alt, trägt eine smarte Irokesenfrisur und sieht, man kann es nun einmal nicht anders sagen, fantastisch aus. Er schreibt bisweilen pointiert für den britischen Guardian, hat die alten Membranes wieder zusammengetrommelt und spielt im Dezember eine Show mit seinem alten Freund Philipp Bohr in Berlin. Hier in Wien gibt er bereits am Vormittag eine Reihe von österreichischen Bands während einer Listening Session in der Universität am Anton-Weber-Platz seine Einschätzungen mit auf den Weg. Soeben ist ein bestenfalls mittelprächtiger Song gelaufen, den John Robb freilich nicht gänzlich abkanzeln will. Er wendet sich an die anwesende Sängerin. Du hast eine bezaubernde Stimme, sagt er. Aber wo ist der Gitarrist? Er ist nicht hier, sagt die Sängerin. Weißt du was, sagt John? Schmeiß ihn einfach raus. Gelächter. We'll be right back. Die Frau mit der Harfe. Musik gerade gehört von Goldblade, John Robb. Dann kam die Band Repetitor, die ich eben schon erwähnte, aus Serbien. Und gerade verklungen die irische Band Girl Band. Drei übrigens männliche Musiker, die ihren von der Bassgitarre geprägten infernalischen Lärm immer wieder mal zu einer Art von hartem Techno-Rhythmus verdichten. Das beeindruckt auch Bernhard vom österreichischen Silu-Label, dessen Band Sex Jams derzeit für 3 Wochen durch die USA tourt, während sich die Gruppe Bilderbuch, eben gehört, aktuell vermutlich auf ihre ausgiebige Tournee mit den Beatsteaks vorbereitet. Über kaum eine Band wird mehr gesprochen als über diese, Bilderbuch. Ihr Prog-Rock-Rap-Vortrag ist in der Tat ungewöhnlich. Ungewöhnlich gut. Die Band hat sich neu erfunden, sagt Bernhard, der im Verlauf des Abends plötzlich verschwindet und leider auch nicht wieder auftaucht. Es ist ja auch nicht leicht, innerhalb einer knapp 2 Millionen Einwohner zählenden Stadt einem Menschen gleich mehrfach über den Weg zu laufen. Von Ausnahmen einmal abgesehen. Ein merkwürdiger Zufall. Gestern noch saß die Dame im fortgeschrittenen Alter auf einem schlichten Holzschemel in einer der zahlreichen engen Gassen rund um den Stephansdom und spielte auf ihrer Harfe. Heute sitzt sie im Belvedere-Garten, ein gutes Stück weiter südlich, unmittelbar vor dem oberen Schlossbau und zupft erneut die Saiten ihrer Harfe. »Ich habe sie gestern schon gesehen«, sagt sie. »Sie haben mit dem Fuß gestampft.« »Und sie?« »Ich habe hier für eine Hochzeitsgesellschaft am Morgen gespielt, wollte eigentlich dann runter zur Stadt, bin aber nun geblieben.« Die Dame, gestern Straßen-, heute Gartenmusikerin, hört auf den Namen Gerlinde Heinzel. Das verrät der Stapel an CDs, die bereit zum Verkauf neben ihr liegen. In etwa einer Stunde möchte Frau Heinzel los. Dann wird sie ihre große Harfe nebst dem Holzschemel, auf dem sie nun sitzt, auf einen Kinderwagen laden und die nächste Haltestelle dort vorne hinter der Gartenmauer in der Prinz-Eugen-Straße ansteuern, um nach Hause zu fahren. Mit einer Harfe in die Straßenbahn. Es geht schon, es geht. Das Brautpaar betritt in diesem Moment den Garten. Der Schleier der Braut ist atemberaubend lang. Bestimmt 15 bis 20 Meter etwa. Ein Satz der Harfe, die erneut leise erklingt. Und ein letztes Mal Johann Nepomuk Nestroy. Das Mädel aus der Vorstadt. 3. Akt, 19. Szene. Auf der Bühne Frau von Erbsenstein, Kautz, Thekla und Giegel sowie Schnofall. Der steht nun auf, deutet auf Thekla und Giegel und sagt: »Also hier steht ein glückliches Paar. Vorhang. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.«